Dialog 2. Kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie, haben Sie schon geöffnet? Tut mir leid, wir machen erst in einer Stunde auf. Das ist ja schade. Vielleicht gehen Sie noch ein wenig...